Deutschlandfunk Kultur Lesart. Die Fans von Asterix und Obelix, die werden am Ende von jedem Heft ordentlich auf die Folter gespannt, was wohl als nächstes kommen wird. Dank geheimnisvoll umschleierter Ankündigungen. Jetzt wurde zumindest schon mal der Titel und ein paar Hinweise bekannt, was die treuen Anhänger im Herbst erwartet, wie Barbara Kostolnik aus Paris berichtet. Es wird noch revolutionärer im Asterix-Universum, das ja weitgehend männlich geprägt ist. Nun aber soll zum vierten Mal in 38 Bänden eine junge Frau die gallische Männerwelt richtig aufmischen. Das haben die Autoren und der Verlag enthüllt. Das ist neu, dass ein Mädchen einen solchen Platz im Asterix-Universum bekommt, sagt der Texter Jean-Yves Ferry. Wir haben beide eine Tochter, mein Zeichner Didier und ich. Wir kennen uns also ganz gut damit aus. Bisher war lediglich bekannt, dass der neueste Band, Nummer 38, am 24. Oktober erscheinen würde. Nun aber ist auch der Titel aus dem Sack. La fille de Vercingétorix. Die Tochter des Vercingetorix. Tochter des wer? Asterixologen und Loginnen wissen natürlich, dass es sich um den unbeugsamen Gallier schlechthin handelt, der unglücklicherweise bei der Schlacht von Alesia gegen die Römer verlor und später, laut Uderzo und Goscinny, Cäsar seine Waffen vor und vor allem auf die Füße schmiss. Natürlich ist die Geschichte der Tochter des Vercingetorix auch eine Rebellions- und eine Emanzipationsgeschichte, erklärt der Texter Jean-Yves Ferry. Das Thema ist die Jugend, wie man sie auch heute in gewisser Weise erleben kann, mit all ihren Schwierigkeiten, auch trotz der Eltern. Wir zeigen hier den Weg einer gallischen Jugendlichen. In weiteren Hauptrollen aufständische Averna, bekannt aus dem Averna-Schild und mit einem liebenswürdigen Sprachfehler ausgestattet, und natürlich die Helden, Asterix und Obelix, die sich mit der Tochter buchstäblich herumschlagen müssen. Und das, obwohl beide schon 60 Jahre auf dem Buckel haben. 1959 erschien der erste Asterix-Band, der sich immer noch ausgesprochen gut verkauft, sagt die Geschäftsführerin des Verlags Albert René, Isabelle Magnac. Chaque année, nous vendons 35.000 volumes. Jedes Jahr verkaufen wir 35.000 Exemplare von Asterix der Gallier, dem ersten Band, und durch ihn entdecken viele Leser dieses große Werk. Cette œuvre majeure. Die Tochter des Vercingetorix wird wohl schnell eine sehr hohe Auflagenzahl erreichen. Allein in Frankreich werden von jedem neuen Band, der alle 2 Jahre erscheint, 2 Millionen Exemplare verkauft. Weltweit sind es 5 Millionen. Auch wenn Asterix und Obelix sich mittlerweile dem Seniorenalter nähern, sie sind unschlagbar populär. Und da passt es doch gut, dass in Frankreich das ganze Jahr Asterix-Jahr ist und zum Beispiel die Pariser Nationalbibliothek eine Ausstellung mit Originalblättern vorbereitet und die Comédie Française sogar Auszüge aus Comics szenisch umsetzen will.